So, ihr Lieben, solange ich noch hier in der Arbeit bin, dachte ich mir, ergreife ich die Gelegenheit und nehme gleich Podcast Nummer 4 auf. Solange ich hier in den Genuss des vollständigen Equipments komme. Was heißen soll, ich habe hier meinen Laptop und habe hier Internetzugang. Ist nicht so, dass ich das zu Hause nicht auch habe, nur da ich ja momentan stromlos lebe, kann ich nicht so viele Geräte anschließen. Das ist ein bisschen doof, deswegen nutze ich das jetzt hier. Denn was ich heute Morgen eigentlich schon erzählen wollte und dann aber nicht konnte, weil ich halt nicht ins Internet kam, das kann ich jetzt hier nachholen. Und das mache ich jetzt auch mal. Denn ich wollte ja noch ein bisschen auf weitere Kommentare eingehen. Denn in Erinnerung hatte ich nur diesen Kommentar von dem Doktor mit dem Wort Sex. Ja, besser? Ja, ich habe dazu gelernt. Manchmal passiert das ja. Da war aber noch ein anderer Kommentar, nämlich von Erdmännchen. Erdmännchen, du möchtest, dass ich Französisch spreche? Oh mein Gott. Ich muss dazu sagen, das kann ich nicht. Also ich kann es schon, aber ich glaube, es kommt nicht gut. Ja, es würde deine Ohren quälen und du würdest vermutlich nie wieder meinen Blog besuchen wollen. Und das will ich nicht, denn du bist selbstverständlich ein geschätzter Leser und das fände ich sehr schade. Ja, so, dann, was war noch? Was wollte ich noch erzählen? Moment, ich muss durchscrollen. Genau, ich wollte noch auf die Wellen, die mein Podcast schlägt, naja gut, bescheidene Wellen, eingehen. Und zwar wollte ich euch anpreisen, dass Jenny einen Podcast aufgenommen hat und sogar einen sehr schönen Podcast und viel, also qualitativ wesentlich hochwertiger als meiner im Übrigen, was wohl daran liegt, dass mein Headset 5 € gekostet hat und ihres ein bisschen teurer war. Ich empfehle euch, diesen Podcast zu finden auf http://tikavanderloh.pythalhost.de. Ja, unbedingt besuchen. Aber nicht nur Jenny quatscht euch jetzt die Ohren voll, nein, auch der Dennis quatscht euch die Ohren voll. Das finde ich sehr schön, denn Dennis' Blog mag ich ja ohnehin gern. Er schreibt nett und da konnte ich natürlich kaum erwarten, dass er auch nett spricht. Das tut er. Und zwar findet ihr das ganz einfach auf dem Blog Gorgmorg. Und die Adresse liefere ich euch selbstverständlich sofort nach, denn die heißt www.gorgmorg.de. Ja, zu finden beides übrigens auch in der Blogroll. Kein Problem. Da könnt ihr das nachlesen. Beziehungsweise nicht nachlesen, ihr könnt dort die Seiten aufrufen. So, dann wollte ich euch Tobis Blog ans Herz legen, beziehungsweise ich wollte euch nicht das Blog ans Herz legen, sondern einen Beitrag. Tobi hat eine Bloggerpartei gegründet und der kann man beitreten, beziehungsweise da kann man Forderungen stellen oder ja, Forderung ist vielleicht das falsche Wort. Also man kann Ziele formulieren, die diese Partei unbedingt durchsetzen sollte. Das finde ich, hört sich interessant an und lustig, denn ja, da kann man, also müssen keine politischen Ziele sein, ja, so also zum Beispiel, wenn du einforderst, du willst täglich ficken oder so, dann ist auch das ein Ziel. Also ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, lieber Tobi, ich will dir nicht die ganzen Perverslinge hinschicken. Gott, das wollte ich natürlich nicht, ich bin natürlich von mir ausgegangen. Ich werde es aber anders formulieren, nicht versprochen, also ne, meine, Ziele oder Wünsche, die ich an die Partei oder das Parteiprogramm habe, werde ich anders formulieren. Versprochen. Tobis Blog heißt http://tobia.sgrab.de. Das Blog heißt Redflog, aber die Adresse heißt eben so. Zu finden ebenfalls in der Blogroll, beziehungsweise ich werde natürlich alle Links dann auch nochmal in den Beitrag stellen, der diesen Podcast enthalten wird. Ja, so. Dann wollte ich euch noch erzählen, ich habe ein Wunderprodukt entdeckt. Es geht nichts über wunderbare Spam-Mails, die in allen Lebenslagen weiterhelfen. Da schreibt mir eine Gina Ziegler, juhu, an Blondell 18 sehe ich gerade, naja, nicht ganz, aber fast. Es gibt eine Viagra-Lotion und diese Lotion macht die Haut schön straff, super. Das finde ich toll. Probiere ich aus. Ich vermute mal, macht die Nippel hart und braucht man dann keine Fake-Nippel mehr oder sowas. Sehr praktisch. Ansonsten, ich werde es testen, ich werde dranbleiben. Finde ich gut. Viagra-Creme, das war das, was der Welt definitiv fehlt. So, was gibt es noch zu erzählen? Heute bin ich richtig schnell, ne? Also es liegt wohl daran, dass ich in der Arbeit hier sitze und im Übrigen den extremsten Nikotinmangel habe. Ich habe heute 3 Zigaretten geraucht. Hört ihr das übrigens hier so? Quietsch, quietsch, quietsch. Das sind meine Domina-Stiefel. Ja. Beziehungsweise meine Pain-Nurse-Stiefel, meine Arbeitskleidung. Die ich natürlich täglich ja, tragen muss. Was wollte ich sagen? Genau, es mag so ein bisschen gehetzt klingen heute. Ja, es ist auch eine blöde Situation, hier zu sitzen in dem Büro und Gespräche zu führen und womöglich hört die ganze Welt zu, ich weiß es nicht. Es ist ein ziemlich hellhöriges Haus. Eben vorhin, vor 5 Minuten, war hier noch irgendwo Party. Wahnsinnsmusik, keine Ahnung. Eigentlich Scheißmusik, ja, also richtig ätzend, aber laut. Super, kann auch von nebenan sein. Nebenan ist, beziehungsweise 2 Häuser weiter, ist ja, ein Club, ein Nachtclub. Also ein ordentlicher Nachtclub, ja. Nicht sowas, was ihr jetzt denkt. Nee, nee. Ja, da läuft auch ab und an Musik und keine Ahnung, ich war da noch nie drin, aber. War auch noch nie so spät im Büro. Oh Gott, ich hoffe, die Straßenbahn bringt mich noch nach Hause. Die werden wahrscheinlich jetzt gleich zum Streiken anfangen. Nee, oder? Nee. Nee, sie fährt noch vor der Tür vorbei. Ja, so, was gibt's noch? Was wollte ich noch erzählen? Ich habe ja hier mal so meine tollen Zettelchen. Nachdem ich ja heute 1 Stunde auf meine Bahn warten durfte, habe ich hier Notizen gemacht, wobei ich ja immer vorsichtig bin. Beziehungsweise, was heißt vorsichtig? Versuche mal, dass da niemand reingucken kann, weil das immer so peinlich ist, ne? Also hier steht zum Beispiel Viagra-Creme, kleiner Unterschied. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mit kleiner Unterschied meine. Ich weiß nur, dass es nicht um Schwanzgrößen ging. Keine Ahnung. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen blöd, ne? Wenn man so Stichworte hat und weiß dann nicht mehr, was die bedeuten sollen. So, das nächste Stichwort ist, wie lang soll er sein? Da weiß ich allerdings ganz explizit, dass es sich nicht auf ein männliches Geschlechtsteil bezieht, denn da habe ich ganz explizite Vorstellungen von der Größe. Nein, es geht um die Länge des Podcasts. Ich wollte euch einfach fragen, ob es okay ist, wenn ich hier immer so lange rumlabere. Wobei ich dazu sagen muss, ich schneide ja die Äs und Öms und die vielen Gesprächspausen, die mich ja im ersten Podcast so ein bisschen zum Rüdiger Hoffmann gemacht haben, schneide ich eigentlich raus. Ja. Deswegen sollten die eigentlich ein bisschen kürzer sein, aber sie werden es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, ich labere irgendwie immer viel rum. Egal, also du kannst dich gerne äußern, welche Länge du denn gut findest und wie lange du mein Gerede ertragen kannst. Dann hatte ich ja im letzten Podcast gefragt, ich weiß es gar nicht mehr, da ich die ja heute alle aufnehme, beziehungsweise also den letzten heute aufgenommen habe und den jetzt hier auch, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Hab ich eigentlich schon gefragt, ob ihr ein Intro haben wollt? Also mit Intro meine ich Musik, irgendwie ein Jingle oder irgend so ein Scheiß, ja, irgendwie sowas, Tralala oder soll ich singen? Irgendwer hatte doch einen Kommentar geschrieben, ich soll singen. Moment, wer war das? Wer will mich singen hören? Dazu muss ich sagen, dass Basti da ganz entsetzt war und gemeint hat, oh Gott, bloß nicht singen. Eigentlich eine Frechheit, er hat mich ja noch nie singen hören. Nein, zu Recht, also rät er mir davon ab, denn ich singe grauenhaft und ich werde natürlich selbstverständlich nicht hier in der Arbeit anfangen zu singen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Also das heißt nicht gut, das ist egal, aber es wirkt halt noch ein bisschen schizophrener, ne? Hier zu sitzen, zu podcasten und zu singen und mich von den Straßenbahninsassen draußen begaffen zu lassen. Und da ich ja immer sehr ausladend rede, was ich ja schon erzählt habe, muss das ein total bescheuertes Bild geben. Also solltest du heute zufällig in der Straßenbahn oder gestern oder wann auch immer in einer Straßenbahn gesessen sein und jemanden in einem Schaufenster gesehen haben, der mit den Armen wedelt und irgendwelche Laute von sich gibt. Das war ich. Und ich habe auch eine Brille aufgehabt. Das heißt, ich habe ich immer noch auf. Dann das wirkt dann seriöser, wenn ich in der Arbeit sitze. Ja. Sieht man beim Podcast nicht. Schade eigentlich, ne? Oder Gott sei Dank. Ja, das war's. Achso, wegen dem Extro habe ich euch schon gefragt. Also da auch nochmal die Frage, wollt ihr, dass ich zum Abschluss ein Liedchen singen, dass ich Musik spiele, dass ich sonst irgendwas mache. bisschen stöhnen oder sowas. Oder einen schweinischen Witz erzählen. Nein, nein, nein. Ich will euch nicht auf blöde Ideen bringen. Diese Möglichkeit existiert nicht. Das werde ich nicht tun. Ich bin ganz schlecht im Witze erzählen. Wirklich. Also ganz. Da lacht keiner. Ja. Genauso wie im Vorlesen. Da bin ich ja auch schlecht, habe ich ja schon erwähnt. Also nicht mal mein kleiner Neffe möchte, dass ich ihm gute Nachtgeschichten vorlese und das aus gutem Grund. Insofern glaubt mir, es ist besser, ne? Also wenn ich das nicht mache. Aber sagt mir, was ihr haben wollt. Ich komme selbstverständlich allen Wünschen entgegen. Nein, so nicht. Nee, nee, nee, nee. Ich bin ja die Penis. Au! Oh Gott. ja, ich bin eben mit meinen Domina-Stiefeln im Laptop-Kabel hängen geblieben. Das, ja. Entschuldigung, also falls du gerade eben Schmerz verspürt hast, das sollte nicht im Rahmen meines Pain-Nurse-Jobs ausgeführt werden, sondern das war tatsächlich ein Unfall. Tut mir leid. Ja, und jetzt schalte ich ab.